Durch alle die biblischen Berichte über Baldur zieht sich der herzbewegende, unerschütterliche Glaube an eine glänzende Zukunft des Arya-Geschlechts nach dem Niederringen des Niederrassentums. Baldur wird die Arya, das ist die Heiligen Gottes, wieder in einem Lande zusammenbringen, sodass sie wieder die Ersten unter allen Völkern sind. Siehe Jesaja 35, 8-10, 51, 11, 60, 21-27, 62, 11-12, Hesekiel 34, 11-31, 36, 24-27 und Daniel 12, 1 und 7 und 7, 27. Ihre Tränen wird er abwischen. Jesaja 25, 8 und Johannes Offenbarung 21, 4. Alle vertriebenen Arier wird er zu einem großen Volke zusammenbringen. Jesaja 11 und 60 und Hesekiel 11, 15-21. Es ist, als ob diese Weissagung für die zerschmetterten Heiligen Gottes in Deutschland geschrieben wäre. Jesaja 60, 5 und 9 spricht ausdrücklich von Atlantis am Meere und von Baldur, vergleiche auch Michael 5 und Hesekiel 11, 15-21. Aus den Ariern wird ein großes Volk entstehen, Jesaja 60, 22, dem Baldur einen neuen Geist einflößen wird, Hesekiel 36, 26-27 und 11, 19. Baldur wird der Heiland aller Völker sein, Jesaja 49. Er wird die nicht-arischen Völker und die Heiden zertreten und die Tiere, die Niederrassigen, ausrotten, Jesaja 63, 2-6, Johannes Offenbarung 21, 8. Er wird sie in den feurigen Pfuhl werfen, mit eisernem Stab wird er die Völker leiten, Johannes Offenbarung 19, 15, und sie mit eisernem Zepter zerschlagen, Psalm 2 und 72. Psalm 72 bezieht sich ausdrücklich auf Baldur und Atlantis zwischen den Meeren, vom Strom Hiddekel an bis zu den Enden der Welt. Und diesem Psalm schreibt man mit kalter Absicht dem Salomo zu. Die Völker werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, Michael 4, 3. Aus Zion, das ist Asgard, wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort aus Jerusalem, das ist aus der heiligen Stadt Gottes auf Atlantis, Michael 4, 2. Unter Baldurs gerechter Regierung, Zacharias 9, 2, wird wieder arische Weisheit und arisches Schulwesen aufblühen, Daniel 12, 3. Jeden Götzendienst und damit das Niederrassentum wird er ausrotten, Zephania 2, 11. Dem heiligen Volk der Aias aber ist alle Macht der Welt gegeben, Hesekiel 7, 27. Der Heiland Baldur wird einen neuen Tempel errichten, Jesaja 60, 13. Bei der historischen Bedeutung Baldurs hatte seine Persönlichkeit unvergleichlich mehr Gewicht als die aller berühmten Männer der Weltgeschichte. Sein Name war in aller Munde. Sein Lob ist von den vertriebenen Ariern in aller Welt verbreitet worden. Kein Wunder, wenn er in den Himmel versetzt wurde, wenn die verschiedenen Religionen des Altertums ihn als Gott, Sonnengott und Weltheiland bezeichnen. Näheres im 33. und 34. Abschnitt. Unter den religiösen Sagen des Altertums, die sich mit Baldur beschäftigen, ist besonders die persische erwähnenswert. Die persische Avesta, das Religionsbuch der Perser, hat nach Otto Hauser die gleiche Endzeit, den gleichen Heilandsmythos und gleichen Heilandsgedanken als die Bibel. Siehe hierzu Otto Hauser, Weltgeschichte der Literatur, Leipzig 1910, Bibliographisches Institut. Da aber die Avesta 1000 Jahre älter ist als die Bibel, so sind deren Heilandsgedanken offenbar aus der Avesta bzw. aus der arischen Literatur entlehnt. Im Judentum und in dessen Schriften fand der Heilandsgedanke erst mit der babylonisch-persischen Gefangenschaft Aufnahme, zu welchem Zwecke ist in Abschnitt 30 dargelegt. Wie sehr sich die Bibel an die Zend-Avesta der Perser anlehnt, sei an einem kleinen Beispiel gezeigt. Die Avesta lehrt, wenn der Erlöser, der Heiland, kommt, dann steigen die Gerechten in den Himmel, die Ungerechten werden in einem Feuerstrom, in einem Fegefeuer, der alles Unreine verzehrt, geläutert, ehe sie in das ewige Lichtreich eingehen. Vergleiche hierzu die Lehre der katholischen Kirche. Bei den weltgeschichtlichen Kämpfen der Gegenwart, die nichts anderes sind als der letzte Vernichtungsfeldzug des Niederrassentums gegen die Arier, verdient aus dem bisherigen Folgendes besonders festgestellt und verkündet zu werden. Die Bibel bezeichnet nicht die Juden, sondern die Arier als das auserwählte, heilige Volk Gottes. Ihnen gehört die ganze Welt. Die Arier sollen sich nicht mit den Niederrassigen vermischen, sondern sich streng von ihnen absondern. Zu ihrer Erhaltung sollen sie sich in einem Lande zu einem großen Volk vereinigen. Ihr künftiger König soll zur Erhaltung der Arier das Niederrassentum schonungslos ausrotten. Diese Worte der Bibel stehen im schroffsten Gegensatz zu dem von dem Niederrassentum den Ariern gepredigten falschen Ideen von Menschen- und Nächstenliebe, Gleichheit aller Menschen, Völkerversöhnung, Völkerbund und Völkerverbrüderung, die nur darauf berechnet sind, die Kraft und Tätigkeit der Arier zu lähmen und dem Niederrassentum die Weltherrschaft zu verschaffen. In dem Endkampf der Arier gibt ihnen also die Bibel den richtigen Wegweiser. Schonungslose Ausrottung des Niederrassentums, ein Ziel, das kein Geringerer als Jesus selbst verkündet. Nachweis, siehe Abschnitt 37. Wahrhaft herzbewegend und tief erschütternd klingt aus altersgrauer Vorzeit die Klage der vom Niederrassentum zertretenen Aias um ihren König Baldur und ihre nie versiegende Hoffnung auf seine Wiederkunft zu uns herüber, eine Hoffnung, die sie aufrecht erhält in dem unsäglichen Jammer, den die Untiere und Heiden über sie gebracht. Ihre trostlose Lage spiegelt sich wieder in der Not des deutschen Volkes, dessen Schicksal bisher ganz ähnlich verlief. Siehe Abschnitt 36. Wer wird dessen Heiland und Erretter aus Not und Tod? Wer wird sein Baldur sein, der die Heiden ringsum mit eisernem Stabe zerschmettern wird? Kein geringerer als Christus, der wahre Christus, wie ihn Abschnitt 34 und 37 erkennen lässt.